Gab es Antisemitismus vorher als soziale, als religiös und wirtschaftlich begründete Abneigung zu allen Zeiten und in allen Völkern, entwickelten die Nazis ihn für ihre Zwecke auf drei Ebenen weiter. Aus dem in der Postmoderne seltener ausbrechenden anachronistischen Hass auf Juden machten sie zunächst eine Staatsdoktrin, aus den lokalen Ausbrüchen mittelalterlicher Pogrome ein omnipräsentes Erniedrigungs- und Vernichtungsprogramm. Dieses maximierten sie dann mit aller technischen und organisatorischen Finesse des industriellen Zentralstaates. Die Emotionalität des spontan auflodernden Hasses wich der nüchternen Auslöschung. Doch am wesentlichsten, der Judenhass mündete in ein biologistisches Narrativ vom jüdischen Blut, das die Scheidung verewigt, wie Klemperer schreibt. Und so macht man ihn unausrottbar, denn sein Kleid, seine Sitte, seine Bildung und seinen Glauben kann der Mensch wechseln, sein Blut nicht. Klemperer verfolgt die theoretischen Wurzeln dieses speziell arischen Antisemitismus über Alfred Rosenbergs Mythos von 1930 und Houston Stuart Chamberlains Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts von 1899 zurück zu einem Franzosen namens Joseph Arthur de Gobineau, der in einem vierbändigen Essay Der Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen von 1853-1855 als erster die überlegene arische Rasse des unvermischten Germanentums als bedroht darstellte, und zwar durch das minderwertige, kaum noch menschlich zu nennende Semitenblut. Klemperer sieht Gobineau als alleinigen verantwortlichen Urheber der blutigen Doktrin, selbst wenn die Nazis in ihrer Forschung später versuchten, Immanuel Kant und anderen Deutschen ebensolche Arisierungsgedanken zu unterstellen. Und die Deutschen machten bereitwillig mit. Jeder Einzelne konnte sein durch den verlorenen Weltkrieg, die Wirtschaftskrise und Weimarer Wirrungen fragil gewordenes narratives Selbst gesund stoßen, sich dadurch individuell wie sozial aufwerten. Jede Alltagspraxis, jede noch so kleine Handlung wurde, wie Klemperer anhand unzähliger Beispiele belegt, zu einer Schlacht im Kampf gegen den Todfeind.